Folge 8 von 24. Willkommen zu einer neuen Folge Mord im Wüstenexpress. Jetzt wirklich mit einem Mord. Der Zug rollte also langsam wieder an und Albrecht Friedrichsberg, Jupp Straten und Sir Lancelot Smith machten sich zusammen mit Herrn Olaf auf den Weg zu Waggon 4. Im Todeswaggon sah auf den ersten Blick alles genauso aus wie in ihrem Wagen. Ein langer Gang, von dem aus mehrere Abteiltüren abgingen. Also, ich kann hier nichts Besonderes entdecken. Ja, hier sieht man ja auch noch nichts. Und das erklärt es. Wo muss man genau hingucken, damit man was sieht, was man nicht sieht? Wieso sieht man es nicht sofort? Dann müsste man ja gar nicht erst gucken. Ein Mord springt einem doch sofort ins Auge. Da muss man gar nicht gucken, um zu sehen. Psst. Hören Sie es denn nicht? Sie haben also etwas gehört, wo es nichts zu sehen gibt? Ich höre nichts. Eben. Es ist alles mucksmäuschenstill. Tja, dann klopfen wir mal. Wo denn? An der nächstbesten Abteiltür. Aber wenn die doch alle tot sind, wer soll denn dann öffnen? Stimmt. Herr Olaf, haben Sie einen Generalschlüssel? Ja, aber sollten wir nicht lieber auf die Polizei warten? Woher soll die denn kommen? Und außerdem, wir sind sowas wie Polizei. Ja, vielleicht können wir ja noch jemanden retten. Ja, mich. Ich krieg nämlich langsam kalte Füße. Du fängst ja schon an wie Dahl. So, gut. Dann schließe ich jetzt mal auf. Ja, bitte. So. Sieht aus, als würden ja alle friedlich schlafen. Dann versuchen wir nochmal einen zu wecken. Gute Idee. Fahrkartenkontrolle, Ihre Fahrausweise bitte. Oh, das hätte ich nicht besser machen können. Nichts. Gar nichts. Keiner rührt sich. Kein Puls. Kein Atem. Die sind tot. Sag ich doch. Lassen Sie uns jetzt auch in den anderen Abteilen nachschauen. Gut. Bitte. Nee, weiß ich. Ja, oh, das ist ja fürchterlich. Unglaublich! Da sehen Sie so friedlich aus. Und die hier. Ach, die Arschbühle. Ich will einen Haid. Halbdruck, du meine Güte. In den folgenden drei Abteilen zeigte sich Ihnen das gleiche schauerliche Bild. Herr Olaf, öffnen Sie die nächste Tür. Sofort. Ich habe zwar keine Hoffnung mehr, aber ehe wir uns nicht versichert haben, dass wir... Ah! Was wollen Sie? Überfall! Hilfe! Nein, wir sind's nur, der Herr Olaf. Rüstling! Und hier Albrecht Friedrichsberg. Genau. Wir hatten schon das zweifelhafte Vergnügen. Warum sind Sie nicht tot? Bitte? Naja, hier ist alles sonst totenstill und ausgerechnet Sie sind quietschlebendig. Verlassen Sie augenblicklich mein Abteil, ja? Ihr unberechtigtes Eintreten, Ihre gesammelten Unverschämtheiten werden Sie noch teuer zu stehen kommen. So kennt man ihn, den alten Adel, immer leicht alkoholisiert und ohne jeden Benimm. Was nehmen Sie sich hier raus? Alles. Bin ja nicht bei Ihnen angestellt, auch in sonst keiner Weise untertan. Sie sind vor allem eins, unverschämt. Aus Ihrem Mund ist das ein Kompliment. Und jetzt antworten Sie endlich auf meine Frage, warum leben Sie noch? Gute Gene. Was ist denn hier überhaupt los? Wer ist denn tot? Ich lebe und Sie vier sehen zwar durch die Bank ziemlich übel aus, aber halten sich offensichtlich auch noch aufrecht auf den Beinen. Wir halten uns ja auch nicht in diesem Waggon auf. Wir sind nur zu Besuch. Wer sind Sie? Wer? Sie? Sir Lancelot Smith. Und weshalb sind Sie alle hier? Ist Ihnen die Ruhe in diesem Waggon nicht aufgefallen? Die empfinde ich als äußerst angenehm, aber in dem Moment, als Sie in mein Abteil sprengten, war mir diese selige Ruhe mit einem Schlag genommen. Dann schlage ich Ihnen dafür vor, mit uns zusammen hinter das nächste Türchen zu lynxen. Dann wissen Sie auch, warum die Stimmung in diesem Waggon etwas, nun ja, belegt ist. Unbeeindruckt trat die Gräfin in ihrem Frotteeschlafanzug mit Bärchenmuster vor die Abteiltür, ihre Füße in zwei bärentatzenartigen Fellpantoffeln. Na, dann lassen Sie mal sehen. Hier neben mir nächtig Ginger, die Taubennuss. Herr Olaf, öffnen Sie bitte dieses Abteil. Ja, das mache ich. Los, aufgestanden, Morgenappell. Ja, los, faule Ente. Nee, er wird sie nicht mehr. Auch tot. Nee, die hört nur schlecht. Gräfin von Scharmützel trat der im Bett aufgebahrten Ginger mit dem Bärentatzenfuß in die Seite. Nada. Und auch in den letzten beiden Abteilen zeigte sich ihnen dasselbe Szenario. Kein Laut, kein leiser Atemzug mehr. Na, was sagen Sie jetzt? Die sind ja alle tot. Bingo! Und das ohne Telefonjoker. Sie scheinen aber auch ganz besonderer Scherzkeks zu sein. Ich kekse nicht und scherze selten. Ich stelle fest, Sie kannten all die Toten? Alles Mitarbeiter von mir. Und was sagen Sie zu den Todesfällen Ihrer Mitarbeiter? Na, da hätte ich mir die Kündigung sparen können. Hat nur unnötig Papier gekostet. Sie wollten die alle loswerden? Selbstverständlich. Alles unfähige Idioten. Das heißt, diese Gruppenausrottung hat Ihnen jetzt viel erspart. Ah, Was wollen Sie damit sagen? Sie hatten ein Motiv. Sollen wir sie gleich festnehmen? Wir können sie in die Tiefkühltruhe sperren. Artgerecht ist es nicht, aber ein bisschen Abkühlung tut ihr sicher gut, ne? Noch nicht. Haben Sie einen blassblauen Bademantel, Initialen P und L? Ach, Sie meinen die ollen Lappen, die das Parkhotel in Lüdenscheid seinen Gästen auf die Tagesdecken wirft? Könnte sein. Nein, in so etwas schlüpfe ich doch nicht. Ich reise mit eigenen Bademänteln. Oh, die Dame von Welt frottiert sich im Plural. Kürzen wir doch bitte die ganze Angelegenheit jetzt und hier ab. Ich war es nicht. Was? Ich war es... Ja, das sagen Sie alle. Ich bin aber nicht alle und habe außerdem ein wasserdichtes Alibi. Da sind wir jetzt aber mal gespannt. Ich habe tief und fest geschlafen. Nee, da haben Sie vollkommen recht. Das ist ein tolles Alibi. Damit scheinen Sie sofort aus dem Kreis der Verdächtigen aus. In diesem Moment wurde die Waggontür aufgestoßen und ein kleiner, leicht verschwitzter Glatzkopf kam atemlos herangestolpert. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe gehört, es sei was in Ihrem Waggon passiert, Frau Gräfin. Lübke, Sie leben. Ja, nicht nur das. Ne? Ich hatte eben noch eine fantastische Mitternachtssuppe und eine halbe Flasche trockene Sherry. Lübke, wo waren Sie denn? Im Speisewagen. Ich konnte nicht einschlafen. Dann haben Sie vielleicht etwas gehört? Ja, im Speisewagen haben Sie alte Schlager gespielt. Nein, das meine ich nicht. Sie sind ja dämlicher, als die Polizei erlaubt. Polizei? Unsere ganze Reisegemeinschaft ist abgemurkst worden. Nee, alle tot? Was soll Ihr Ernst? Ja, was soll das denn sonst sein? Boah. Dass ausgerechnet der Dämlichste von allen überlebt hat. Interessant. Warum sind alle in Waggon 4 tot? Nur Sie und die Gräfin nicht? Ich schlafe ja in Waggon 5. Und ich habe eine Einzelkabine. Ja, das erklärt es ja dann. Ja, ist doch immer schön, wenn man weiß, woran es liegt. Ne? Wie sind die denn alle gestorben? Das haben wir noch nicht herausgefunden. Wollen Sie auch einen Blick werfen? Ich? Nee, warum? Ich werf ganz bestimmt nicht. Warum denn nicht? Nee. Vielleicht finden Sie was, was uns bisher entgangen ist. Nee, ich hab noch nie was gefunden. Und ja, ich will ja auch gar nichts finden. Ich habe auch nichts verloren. Und dir schon mal ja nichts. Aber vielleicht sollten wir die Abteile noch mal genau unter die Lupe nehmen. Wer sucht, findet? Ja, genau. Ja, dann auf ans Werk. Und was sollen wir in der Zeit machen? Ich schlage vor, Sie und Lübke warten in Ihrem Abteil, Gräfin, bis wir was Neues haben. Ich bin noch im Nachtgewand. Sie können sich ja in der Zwischenzeit umkleiden. Mit Lübke in mein Abteil, das wüsste ich aber. Ja, ich könnte Sie ja währenddessen ein Frühstück aus dem Speisewagen holen. Ex-Benedikt, ne? Buttertoast und Orangensaft dazu. Na gut, vergessen Sie den Muckefuck nicht. Jo, mit 3 Tröpfchen Kondensmilch. Ach, Lübke, die ist vielleicht doch was anzufangen. Dann ziehe ich mich mal in meine Kibinate zurück und Sie sorgen sich derweil um ein Frühstück. Wird sofort erledigt. Na gut. Wenn Sie schon dabei sind, ich hätte auch so eins nehmen. Also ich würde auch so... Ich komme sofort. Ich komme lieber mit. Und ich? Gefrühstückt wird später. Sie sorgen dafür, dass niemand diesen Waggon betritt. Bis auf die beiden mit Ei, Kaffee, Toast und Saft. Stratton, Smith und Friedrichsberg untersuchten derweil ein Abteil. Unverkennbar 2 tote Frauen, friedlich jeweils in ihrem Bett liegend. Leichte diese Lektüre auf dem einen Nachttisch, eine angefangene Postkarte und ein Füllfederhalter auf dem anderen. Die eine schätzungsweise Anfang 30, die andere Ende, was weiß ich, 50. Entscheidend ist, beide sehen aus, als würden sie friedlich schlafen. Kein Zeichen von Gewalteinwirkung. Friedrichsberg fiel auf die Knie und suchte akribisch den Fußboden ab. Er schaute unter die Betten, schaute in jeden Winkel und jede Ritze. Sir Lancelot zog sein Stofftaschentuch aus der Hosentasche und öffnete damit vorsichtig Schubladen und Schränke, um darin nach irgendwelchen Auffälligkeiten zu suchen. Über das Erwartbare hinaus nicht auffälliges. Kleidung, Kulturbeutel, Reiseutensilien. Das Fenster ist von innen verriegelt. Die Tür war es auch, bevor Herr Olaf sie mit dem Generalschlüssel geöffnet hat. Mal schauen, wie es im nächsten Abteil aussieht. Auch hier fand er nichts Auffälliges. Diesmal waren es 2 Männer, die friedlich im Bett liegend, jedoch beide in einem ihren letzten unendlichen Schlaf angetreten hatten. Der eine in einem weiten Nachtgewand, der andere splitterfasernackt, was aber alles überhaupt nichts zur Sache tut. Auch hier keine Anzeichen von äußerer Gewalteinwirkung. Das äußerst unwahrscheinlich ist, dass alle 12 Fahrgäste mehr oder weniger zeitgleich eines natürlichen Todes gestorben sind, erhärtet das nur meine Annahme, dass sie alle vergiftet wurden. Gut, soweit waren wir eben schon. Aber wie? Die Die Türe war in allen Fällen verschlossen, die Fenster ebenso. Hier hat keiner von außen Zutritt gehabt und... Was also bedeutet? Was quatschen wir doch nicht die ganze Zeit so blöd rein? Dafür muss ich nicht in einem Hörspiel mitmachen, das kann ich auch zu Hause haben. Darf ich mich jetzt bitte mal konzentrieren? Ja, danke. Also, wenn kein Mörder in die Abteile gestiegen und direkt Hand an seine Opfer gelegt hat, beispielsweise mit einer Giftspritze oder ähnlichem, dann sind die Opfer alle vermutlich gemeinsam und zeitgleich vorher vergiftet worden. Auch in allen anderen Abteilen zeigte sich ihnen dasselbe Bild. Tote in Betten. Wie friedlich schlummernd. Sir Lancelot durchsuchte weiter mit aller Vorsicht die Schubladen und Schränke der verschiedenen Abteile. Bis auf einige Flaschen hochprozentigen Alkohols, einem Schächtelchen Potenzpillen, zwei Schweizer Taschenmessern und einen Revolver fand er aber auch dort nichts Auffälliges. Das sind wirklich wunderschöne Abteile. Das muss man schon sagen. Ja, ist ja auch ein echter Klasse-Schuh, ne? Friedrichsberg, was sagst du zum Inhalt dieses Abteils? Zum Toten oder zum Lebendigen? Wo siehst du den lebendigen Inhalt? Es gibt vermutlich einen Zeugen und der ist quietschlebendig und befindet sich gerade in diesem Abteil. Was? Ja, wo denn? Also ich sehe nix. Dort am Waschbecken. Im Zahnputzglas. Hm? Im Zahn... Ja, schon verstanden. Oh, tatsächlich, wie hübsch, ein Guppi. Der war der Letzte, der die beiden hier noch lebendig erlebt hat. Hat er vielleicht auch den Mord gesehen? Bei einem Giftmord relativ unwahrscheinlich. Den Opfern kann das Gift überall verabreicht worden sein. Aber vielleicht kennt er den Mörder. Das würde uns auch nicht weiterbringen. Denn wenn der Mörder das Gift woanders verabreicht hat, kennt er ihn zwar vielleicht, weiß aber nicht, dass der, den er kennt, auch der Mörder ist, weil er die Tat ja nicht beobachtet hat. Hinzu kommt aber noch ein größeres Problem. Und das wäre? Fische können nicht sprechen. Das hatte ich nicht bedacht. Gut, dass ich dabei bin. Du hast natürlich recht, aber bei Guppy soll es sich um sehr intelligente Fische handeln. Selbstverständlich. Aber was hilft uns das? Bei einer Gegenüberstellung könnte er beim richtigen blubbern. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Wir müssen diesen Fisch also irgendwie zum Sprechen bringen. Zum Blubbern. Koste es, was es wolle. Da kann doch gut mit Tieren. Im Gegenteil, er ist gegen die meisten allergisch. Auch gegen Schuppen? Die hat er selber. Aber er kann nicht schwimmen. Er soll ja auch nicht in das Zahnputzglas zu dem Guppi. Er sieht ihn ja von außen durch das Glas. Du hast recht. Ich hol ihn. Straten eilte also Dahl im Speisewagen loszueisen. Der Zugbegleiter lief weiter nervös den Gang auf und ab. Sir Lancelot war kurz im Stehen eingeschlafen. Die Gräfin wartete in ihrem Abteil auf ihre Eier Benedikt. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Weiter geht's mit Folge 9.